Zur Unterstützung der Erklärung des Sprechers des Generalstabs der koreanischen Volksarmee dazu, die unbesonnenen Provokationen der USA und Südkoreas mit dem gerechten militärischen Vergeltungsschlag unbarmherzig zurückzuweisen, stellten kürzlich die Rote Jugendavantgarde unter der Partei vom Werktätigen Russland und die russische Gruppe für Solidarität mit der TVRK ins Internet jeweils einen Beitrag.